Laut der Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Nam News führten die südkoreanischen Landstreitkräfte am 29. Dezember in Yangpyeong, Bezirk Gyeonggi, eine Schießübung der neu eingeführten Hubschrauber durch. Die südkoreanischen Militärs, die im Mai die Apache-Hubschrauber neu stationierten, haben vor, bis Anfang des nächsten Jahres insgesamt 36 Hubschrauber einzuführen. So bildeten sie im September und Dezember die Bataillone für diese Hubschrauber.